Ersatz meiner Beinen kann kein grauter Pflaster heilen als die Salbe aus Gilead. Meinen Aussatz, meine Beinen kann kein grauter Pflaster heilen als die Salbe aus Gilead. Kein Kraut, kein Pflaster, als die Salbe aus Gilead. Du, mein Arzt, Herr Jesu, weißt, wie beste Seelenkuh, du mein Arzt. Herr Jesu, weißt, wie beste Seelenkuh, du mein Arzt. Herr Jesu, beste Seelenkuh, du mein Arzt, Herr Jesu, nur weißt die beste Seelenkuh, du mein Arzt, Herr Jesu, nur du mein Arzt, Herr Jesu, nur weißt die beste Seelenkuh.